Wie zu erwarten, nennen die Globalisierungsgegner die Flüchtlinge als Hauptgrund für ihre Abneigung, auch wenn die Hälfte von ihnen angibt, im Alltagsleben keinen Kontakt mit Migranten zu haben. Wie so oft haben diejenigen, die mit Fremden am wenigsten in Berührung kommen, die größte Angst vor ihnen. Durch die Globalisierung sind nicht nur vordergründig Arbeitsplätze in Gefahr, sondern vor allem die alten Gewissheiten. Denn auf einmal ist alles neu. Die Menschen, die Technik, die Arbeit und die Lebensstile. Auch wenn man es immer wieder liest, die Wähler der Rechtspopulisten sind nicht ökonomisch abgehängt. Das zeigt beispielhaft die AfD, deren Wählerschaft sich fast zu gleichen Teilen in die untere, mittlere und obere Einkommensklasse aufteilt. Die Rechten fühlen sich allerdings sozial abgehängt. Diese Grundstimmung muss man berücksichtigen, um den Rechtsruck zu erklären. Denn viele Analysen neigen dazu, nur nach Einzelereignissen zu suchen, wie der Finanzkrise von 2008 und der Flüchtlingssituation von 2015, die als Phänomene der Globalisierung sicherlich viel verändert haben. Doch einzelne Ereignisse können nur dann zum rechtsradikalen Denken und damit zur Menschenfeindlichkeit führen, wenn der Nährboden dafür schon geschaffen ist. Die Verschiebungen haben viel früher begonnen. Die Flüchtlingssituation von 2015 hat zwar dazu geführt, dass einige Menschen aus der politischen Mitte nach rechts gewandert sind. Bei den Rechtsradikalen hat die Flüchtlingssituation aber nicht Hass ausgelöst, sondern ihn konkretisiert. Ihr Unmut ist seitdem nicht mehr diffus. Sie haben einen konkreten Vorfall, für den sie den Eliten Vorwürfe machen können. Und die Fremden, die ihr Territorium betreten haben, können sie als ganz konkrete Feinde ansehen. Männer legen mehr Wert auf die Prinzipien Autorität und Loyalität und sind deutlich anfälliger für Stammesdenken als Frauen. So ist es kein Wunder, dass bei der Bundestagswahl 2017 unter den Wählern der rechtspopulistischen AfD der Anteil der Frauen bei 37% und der der Männer bei 63% lag. Am Beispiel von rechtsradikalen Wählern in Ostdeutschland kann man die Dynamik des Rechtsrucks gut veranschaulichen.